Flieg mit uns am Horizont hin und wieder zurück. Entfliehe ihrer Welt nur ein kleines Stück. Sie nehmen uns den Lebensraum, unser größtes Glück. Flieg mit uns am Horizont, hol alles wieder zurück.